Kundgabe 5037. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.01.1951. Kampf wider den Feind der Seelen. Anruf Jesu Christi. Im Kampf wider das Böse werdet ihr stets Sieger bleiben, so ihr Jesus Christus anrufet, um Hilfe. Er kennt den Feind der Seelen, der auch ihm selbst als Feind gegenübertrat, als er auf Erden wandelte, und der die Menschen dazu bestimmte, ihn ans Kreuz zu schlagen. Er kennt ihn und weiß um seine Tücke, um List und Gewalt und um seine Macht, die er missbraucht, um euch Menschen von Gott abzudrängen und euch ihm zu entfremden. Er kennt ihn und stellt sich deshalb selbst ihm zum Kampf, so wie ihr ihn nur anrufet um Hilfe. Ihr seid in ständiger Gefahr, denn er umlauert euch und sucht euch zu schaden. Er weiß, wer Gott zustrebt. Und diesen suchet er besonders zu Fall zu bringen, indem er ihn täuschen will mit einer Maske, indem er sich fromm stellt und doch voller satanischer Gedanken ist. Jesus Christus aber deckt sein schändliches Spiel auf und gibt dem klare Erkenntniskraft, der sich ihm anvertraut. Kein Ruf zu ihm verhallt ungehört, und kein Feind ist ihm zu mächtig, als dass er gegen ihn vorgehen könnte. Er zwinget alle und geht als Sieger hervor. Daher braucht ihr den Feind eurer Seelen nicht zu fürchten, was er auch gegen euch unternehmen will. Denn so wie ihr Jesus Christus anrufet um Hilfe, um seinen Beistand, lässt er von selbst von euch ab, weil er die Kraft des göttlichen Namens kennt und sie fürchtet. Wer aber auf eigene Kraft vertraut und die Hilfe Christi nicht zu benötigen glaubt, der bleibt auch sich selbst überlassen und er muss selbst den Kampf aufnehmen wider den Satan. Und er wird unterliegen, denn ein schwacher Mensch ist seiner Kraft nicht gewachsen, die er auch von Gott empfangen hat und die er nun nützet, in völlig verkehrter Weise. Jesus Christus steht euch Menschen immer hilfreich zur Seite, doch ihr müsset zu ihm kommen und ihn um seine Liebe und Gnade angehen. Ihr müsset glauben an ihn, dass er ein starker Bezwinger des Satans ist, dass er euch also helfen kann, und die Hilfe wird nicht ausbleiben. Er wird dem Feind der Seelen den Zutritt zu euch verwehren, so wie ihr ihm huldigen wollet, so wie ihr euch ihm überlasset, dass er euch helfe. Denn seiner Macht ist alles untertan, und auch das geistige Reich des Bösen beherrschet er. Also haben auch die Kräfte der Finsternis keine Macht über euch, die ihr, den göttlichen Erlöser Jesus Christus, rufet zum Schutz gegen das Böse. Empfehlet euch seinem Schutz und seiner Gnade, und erwachet über euch. Amen.